Er meint halt, das nur irgendwie halt so ähnlich wie mit allen seinen kategorischen Imperativ einfangen zu können, indem er halt hier eine Schrift macht wie zum ewigen Frieden mit so Definitivartikel und was sein darf und was nicht sein darf. Aber ich meine, dieser Wunsch eigentlich zu denken, dass es, ich nenne das jetzt einmal, ich tue es einmal sehr positiv formulieren, dass es einen Zustand geben soll, wo es keinen Krieg gibt, der ist in einer gewissen Hinsicht neu. Und vor allem erst in der deutschen Philosophie neu. Und da ist bei ihm der Punkt, denke ich mir, wo er meint, dass diese Art von Naturwüchsigkeit aufhören muss. Und daher stellt er da Überlegungen an, die ich natürlich für ungenügend finde und auch nicht allzu durchdacht. Ja. Aber allein schon, dass er das denkt, spricht nicht gegen ihn. Ich meine, er spricht irgendwie auch von so Sachen wie, was sie das dem Menschen eigentlich um Glück gehen soll. Und also er drückt auch dieses ganze Glücksversprechen aus. Es gibt bei ihm keinen religiösen Afterdienst und im Prinzip auch nicht so eine hündische Staatsaffirmation wie beim Hegel. Andererseits ist aber natürlich der gute Kant wahrscheinlich die übelste Illusionsmaschine, die Aufklärung jemals hervorgebracht hat. Ja? Also ein Ideologe der Aufklärung sondergleichen, die permanent eigentlich verspricht, was nicht zu halten ist und so dadurch sich auch permanent verspricht. Ja? Also das heißt irgendwie so, der Charakter einer unerträglich süßen Lüge eigentlich dieses ganze Werk durchzieht. Das wäre dann irgendwie so Kant negativ, also für mich, ich bring's einmal auf diese Ebene. Ja? Beim Hegel habe ich immer positiv empfunden, dass er eigentlich ein Affirmatiker dieses bürgerlichen Systems war und vor allem ein Staat, aber kein und des Staates, aber kein Ideologe. Also er hat das irgendwie nicht erleuchtet. Also nicht so wie beim Kant so irgendwie halt schön gemalt. Er erleuchtet nichts, im Gegenteil, er verdunkelt eigentlich manches und er predigt irgendwie überhaupt keine Illusionen, weil er keine hat. Also der war ein illusionsloser Mensch diesbezüglich. Was aber furchtbar ist, ich meine, wenn man diesen Hegel liest, oder was das ist, das heißt, er sah zum Beispiel überhaupt keinen Sinn, den Krieg abzuschaffen, sondern war irgendwie ein begeisterter Parteigänger desselben. Er hat ihn sogar anders als Fichte und Kant überhaupt nicht als Bedrohung aufgefasst, sondern sogar als einen Wunsch, den man hegen muss, damit halt irgendwie die Nation wieder zu sich kommt. Er schreibt zum Beispiel, im Frieden dehnt sich das bürgerliche Leben mehr aus, alle Sphären hausen sich ein und es ist auf die Länge ein Versumpfen der Menschen, ihrer Partikularitäten werden immer fester und verknöchern. Aus den Kriegen gehen die Völker nicht allein gestärkt hervor, sondern Nationen, die sich unverträglich sind, gewinnen durch Krieg nach außen Ruhe im Inneren. Das ist eigentlich kein zufälliges Zitat, sondern das zieht sich eigentlich so durch. Ja? Die Gesundheit eines Staates offenbart sich im Allgemeinen nicht sowohl in der Ruhe des Friedens als in der Bewegung des Krieges. Jene ist der Zustand des Genusses und der Tätigkeit in Absonderung, die Regierung eine weise Hausväterlichkeit, die nur Gewöhnliches an den Beherrschten fordert. Im Krieg aber zeigt sich die Kraft des Zusammenhangs aller mit dem Ganzen, wie viel von ihnen fordern zu können, er sich eingerichtet hat und wie viel das taugt, was aus eigenem Triebe und Gemüte für ihn sie tun mögen. Mehr oder weniger drückt das so aus, man könnte schon fast sagen, präfaschistische Ansicht, also so von Einheiten von Volk und Staat und aggressive kollektive Äußerung und so. Ja. Also diesbezüglich gibt es beim Hegel eigentlich überhaupt nicht die Spur irgendwie einer Zurückhaltung. Also das heißt, was bei ihm, beim Kant hast du zumindest noch so eine Unterscheidung so zwischen, dass das Sollen im Sein nicht aufgeht, die hast du beim Hegel eigentlich nicht mehr. Ja? Da ist das Sein, ist eigentlich das Sollen, das vernünftig setzt dich irgendwie durch. Und letztendlich ist es irgendwie auch zu bejahen. Beide, Kant und Hegel, sind natürlich Herrschaftsdenker ihrer Zeit. Der Unterschied besteht darin, dass, denke ich mir, Kant mehr den ideologischen Prämissen sich verpflichtet fühlt, während Hegel also knallhart irgendwie am Standpunkt der Realität zu Hause ist. Also das heißt, der eine hängt mehr also den schönen Vorstellungen der Aufklärung und der bürgerlichen Zivilisation an, während der andere sich positiv auf die realen Stellungen der wirklichen Welt bezieht und seines Standortes Preußen. Kant hat da immer so ein bisschen so zu diesen Staatsinstanzen immer so ein bisschen Distanz gehalten und wie er so seine letzten Sachen Kritik der Religion geschrieben hat, hat er sogar Schwierigkeiten gekriegt, da wollten sie den 80-Jährigen zensieren. Also wobei, aber das habe ich glaube ich eher schon erwähnt, also was irgendwie so die unmittelbare Sinnlichkeit vom Typ war, sicher der Hegel der sinnlichere Typ war, was in seinen Schriften aber nicht so erscheint, weil er diese strikte Trennung aufgemacht hat. Aber vielleicht kann man es so pointieren. Beim Kant hat man aber immer so lest, also diese ganzen Geschichten haben immer so, also ich habe es zumindest so empfunden, immer so gutes Benehmen wieder gefragt, so natürlich auf einem höheren Niveau, ja. Also ein bisschen irgendwas Abgeschmacktes. Beim Hegel habe ich immer so das Gefühl gehabt, dass man, wenn man in der hegelischen Terminologie zusammenfasst, würde das so machen, nämlich die Höhepunkte von Zucht und Ordnung sind Unzucht und Unordnung. Und das ist irgendwie eigentlich für mich also so das Deutlichste, was der Hegel irgendwie ausdrückt. Also auch in so Formulierungen wie Krieg und so, ja. Also wo er der Einforderer von Zucht und Unordnung dann irgendwie in einer gewissen Hinsicht schon als so ein Vorankündiger von den wildesten Feldzügen irgendwie dargestellt werden kann. Also es geht halt mehr oder weniger darum, oder ihm geht es irgendwie auch darum, dass die deutsche Philosophie und das Deutsche und die deutsche Nation und der deutsche Standort sich also hier wirklich deutlich widerspiegelt. Seine Philosophie irgendwie als Deutsche interpretiert also so: Wir werden in der Geschichte der Philosophie sehen, dass in den anderen europäischen Ländern, worin die Wissenschaften und die Bildung des Verstandes mit Eifer und Ansehen getrieben, die Philosophie den Namen ausgenommen, selbst bis auf die Erinnerung und Ahnung verschwunden und untergegangen ist, also überall außer in Deutschland, dass sie in der deutschen Nation als eine Eigentümlichkeit sich erhalten hat. Wir haben den höheren Beruf von der Natur erhalten, also das berufene Volk, die Bewahrer dieses heiligen Feuers zu sein, wie der eumolpidischen Familie zu Athen die Bewahrung des eleusinischen Mysterien, den Inselbewohnern von Samothrake die Erhaltung und Pflegung eines höheren Gottesdienstes aufgetragen war, wie früher der Weltgeist die jüdische Nation für das höchste Bewusstsein sich aufgespart hatte, dass er aus ihr als ein neuer Geist hervorging. Also mehr oder weniger die Deutschen und die deutsche Philosophie werden da als das berufene Volk irgendwie erklärt, um also, weil überall sonst ist die Philosophie mehr oder weniger schon untergegangen. Also dieser Überlegenheitsgestus, den er da andeutet, der findet sich eigentlich später dann noch viel stärker bei Heidegger wieder. Ja? Also vom Heidegger wird irgendwie so eine Bemerkung über den Sartre übertragen, ob er denn schon das neue Buch von Sartre gelesen habe. Der nimmt viel Bezug auf ihn. Ja? Und er muss irgendwie sinngemäß geantwortet haben, womit will die französische Sprache überhaupt philosophieren? Sie hat überhaupt kein Werkzeug dazu. Also so, das geht gar nicht, ja. Also dieser Gestus kommt also eigentlich auch aus diesem Hegel-Eck, ja. Und lustig ist ja dann, dass er sich selbst dann darin definiert, sondern ich habe mein Leben der Wissenschaft geweiht und es ist mir erfreulich, nunmehr auf einem Standorte mich zu befinden, also damit man da Berlin und Preußen, ja, wo das auch geht. Also da, wo mehr oder weniger auch dieses Standortvokabular dann eigentlich schon ganz deutlich irgendwie reinspielt. Und es kommt ja dann auch wieder der ganze Sermon von das Christentum als die unveränderliche Wahrheit. Und was auch wichtig ist, dass er die Philosophie nicht nur als die Überwissenschaft irgendwie definiert, sondern eigentlich auch als die, wie soll man sagen, so im Unterschied zur Geschichte, als die ontologische Wissenschaft. Ja. Er schreibt: Denn die Philosophie beabsichtigt dies zu erkennen, was unvergänglich, ewig, an und für sich ist. Also ihr Ziel ist die Wahrheit. Also das ist, denke ich mir, ein ganz klassisches ontologisches Bekenntnis. Viel stärker könnte man es nicht mehr sagen. Die Geschichte hingegen, schreibt er, aber erzählt solches, also irgendwas halt, was zu einer Zeit gewesen, zu einer anderen aber verschwunden und durch anderes verdrängt worden ist. Also das ist ja da was Minderes. Gehen wir davon aus, dass die Wahrheit ewig ist, so fällt sie nicht in die Sphäre des Vorübergehenden und hat keine Geschichte. Wenn sie aber eine Geschichte hat und indem die Geschichte dies ist, uns nur eine Reihe vergangener Gestalten der Erkenntnis darzustellen, so ist in ihr die Wahrheit nicht zu finden, denn die Wahrheit ist nicht ein Vergangenes. Wichtig ist an diesen Passagen, also dass halt die Philosophie erstmals die Wissenschaft der Wissenschaften erscheint und dass sie von den ewigen Sachen handelt, also wo er davon ausgeht, dass sich also grundsätzlich, wann er über Wirklichkeit und Möglichkeit und und über Kategorien philosophiert, dass die eigentlich einen ewigen Bestand haben, ja. Zumindest in den Passagen hier ist da überhaupt keine historisierende Relativierung zu bemerken. Das Eigentümliche der Philosophie interpretiert das so, dass es darum geht, dass es ihr aber ich lese vielleicht ganz kurz vor. Das Produkt des Denkens ist Gedachtes. Überhaupt der Gedanke ist formell Begriff, der mehr bestimmte Gedanke, Idee und Gedanke in seiner Totalität an und für sich seienden Bestimmung. Idee ist dann auch das Wahre und allein das Wahre, aber der Zentrale ist dann noch, dass er schreibt, es ist aber das Eigentümliche der Philosophie, das zu untersuchen, was man sonst für bekannt hält, was man unbesehen handhabt und gebraucht, womit man sich im Leben herumhilft, ist gerade das Unbekannte, wenn man nicht philosophisch gebildet ist. Und dann kommt also diese zentrale Passage, also wo er vom an sich sein und vom an sich sein und vom für sich sein schreibt. Und das heißt dann so, was an sich ist, muss dem Menschen zum Gegenstand werden, zum Bewusstsein kommen, so wird es für den Menschen. Und was im Gegenstand ist dasselbe, was er an sich ist, und so wird der Mensch erst für sich selbst, ist verdoppelt erhalten und nicht ein anderer geworden. Also so, wo es dann mehr oder weniger um diesen Zweischritt geht, also dass das an sich, die Potenz, die schon vorhanden ist, sich dann auslegt in das für sich und dass die Aufgabe der Philosophie darin bestehen müsste, dieses für sich bewusst zu entwickeln. Zentral an diesen Passagen ist, wo ich mir denke, er sagt da Substanzielles, er sagt, Selbstverständlich ist eigentlich unverständlich und vor allem ist es unverständlich durch die obligate Handhabung und durch den Gebrauch, also mehr oder weniger durch das, was alltäglich also stattfindet. Das ist das, was am wenigsten irgendwie hinterfragt wird. Und dann sagt er, und das ist jetzt auch meine Zusammenfassung, dass das Unverständliche gilt es also wieder seiner Selbstverständlichkeit verständlich zu machen. Also das heißt, auch die einfachsten Sachen, also wo es halt bei ihm dann um so Begriffe geht wie Sein und Bewusstsein und Subjekt und Schein und Erscheinung, Werden, Vergehen und so, ja. Also das, was eigentlich so völlig uns geläufig ist und ganz locker über die Lippen kommt, das heißt, das Selbstverständlichste auf der Welt zu hinterfragen. Diesbezüglich kann man da auch sehr viel lernen und das ist durchaus eine Hegelei, der man sich irgendwie aussetzen soll. Es schärft also die Gedanken und poliert die Begriffe. Vielleicht kann man so zusammen, der Karl Kraus hat einmal gesagt, je genauer man etwas ansieht, desto ferner sieht es zurück. Wo der Gedanke doch der ist, dass der erste Blick immer irgendwie eine Gewissheit liefert, oder der Hegel würde sagen, irgendwie eine sinnliche Gewissheit, die, je mehr man sich dann mit der Sache selber auseinandersetzt, hat ganz einfach eine schale Erkenntnis wird und es unbedingt notwendig ist, also in diesem Denken voranzuschreiten. Also dieses ist dann dieses Spiel vom An sich zum Für sich, das habe ich vorher eh schon zitiert. Ich meine, wenn man es vielleicht noch etwas banaler übersetzt, dann ist es natürlich auch so die relativ einfache Aufgabe, doch von diesem elenden Know-how, also das Wissen, wie etwas geht, irgendwie auch zu wissen, warum etwas abläuft, wie es geschieht und das also auch irgendwie durchaus als eine Voraussetzung jedes kritischen Denkens als Grundannahme dienen kann. Also er löst es dann auf, also so überhaupt so in der Entwicklung des Geistes und das ist also, er schreibt, die Entwicklung des Geistes ist ein Herausgehen, ein sich auseinanderlegen und zugleich ein zu sich kommen. Also das sind aber dann natürlich auch immer die gleichen Gedankenspiele, die Hegel da in seinem Glasperlenspiel betreibt, also wo Werden und Vergehen und was hier Repulsion und Attraktion heißt bei ihm, also das sich von etwas abstoßen und dann wieder anziehen, also das immer wieder zu sich kommen als Bewegung aus sich definiert. Wichtig ist natürlich auch noch dazu zu sagen, dass dass er dann das, was er als Freiheit versteht, ist also die Folge von Geist und Denken und daher also eindeutig irgendwie an Geist und Denken bezogen und auf Geist und Denken bestimmt. Wobei er nur bestimmten Geist und ein bestimmtes Denken irgendwie als unzulässig erklärt. Und die Philosophie ist dann mehr oder weniger nichts anderes als die systematische Anordnung oder wie er sagt, die vollständige Gestaltung der Gedanken. Und natürlich in seiner Logik, dann kann das auch nur als die höchste Wissenschaft also durchgehen. Also strikt ist beim Hegel die Trennung von Sinnlichkeit und Gedanke. Er scheidet also diese sinnliche Welt irgendwie aus. Er sagt zwar, auch das sinnliche Bewusstsein ist freilich überhaupt konkreter und wenn auch das Ärmste an Gedanken, so doch das Reichste an Inhalt. Was natürlich auch ein dialektisches Spiel ist und halt irgendwie sagt, was auch ihn eigentlich ausdrückt, so auf der Art, was ich tue und was ich handle, das ist eine Sache, aber das Denken, das findet halt statt in der Askese und in der strengen Zucht und in der Ordnung und vielleicht ist das auch eine Passage, was man durchaus von ihm sagt, der Mann handelt nach bestimmten Zwecken nicht mit ganzer Seele und ganzem Gemüt, sondern zersplittert sich in eine Menge von abstrakten Einzelheiten und dann kommt das Kind, der Jüngling, handeln aus voller Brust. Aber der Mann, der also wo er dann eigentlich so, die, wie soll man sagen, das Loblied auf den Mann, der alles andere abgespalten hat, eigentlich singt und wahrscheinlich sich durchaus idealtypisch also sieht, wie man halt diese beiden Sphären leben kann oder leben soll, obwohl der Begriff des Sollens ihm eigentlich beim Hegel keine Rolle spielt. Also er stellt eigentlich keine Regeln auf, sondern er sagt immer, was ist und meint, dass das eigentlich gut ist. Wie kommt die Philosophie in die Welt? Indem sich das Volk von der Natur ablöst. Also Natur ist irgendwo etwas, was wo es natürlich keine Philosophie gibt. Das ist irgendwie relativ banal noch. Nur die Philosophie kommt eigentlich nicht durch die gedankliche Leistung von sich von Individuen, Subjekten und Personen oder sonst was in die Welt, sondern sie ist eigentlich schon da geknüpft, also ganz ähnlich wie wo ich halt am Anfang über versucht habe, irgendwie diese Deutschstümmelei da irgendwie etwas herauszuheben. Sie ist immer geknüpft an ein Volk. Also die Philosophie ist bei ihm ohne Volk nicht zu denken, ja. Ja, und wo er dann natürlich auch sagt, der Geist ist irgendwie das wahre Wunder gegen den Lauf der Natur. Also der Naturbegriff, der ist also mit Trieb und Sinnlichkeit, also im Naturbegriff wird eigentlich alles zugeschoben, was also nicht da zu diesem Idealtyp des weißen männlichen Philosophen da gehört, ja. Das wird ausgeschlossen, aber was aber auch zu ihm gehört, das ist aber eindeutig irgendwie die Kategorie des Volkes, also dem er zugehörig ist, ja, und dem er sich auch zugehörig fühlt. Wobei der Hegel, wenn wir uns jetzt nur mal ganz die einleitenden Passagen dieser Vorlesungen anschauen, sogar mehr oder weniger alle anderen Völker dann ausschließt, außer das Deutsche, das ja jetzt irgendwie als auserwähltes Volk irgendwie die Philosophie gepachtet hat, ja. Also das Volk der Dichter und Denker, das kommt, ist da eigentlich auch ganz zentral. Ja, die Grundlinien der Philosophie des Rechts, die sind 1821 erschienen, waren mehr oder weniger auch so gedacht für seine rechtsphilosophischen Vorlesungen in Heidelberg und dann in Berlin. Sind meiner Ansicht nach sehr angenehm, also sehr angenehm zu lesen, was halt Hegel irgendwie so betrifft, weil sie so in diesen kurzen Paragraphen abgefasst sind und dann eigentlich auch so immer Zusätze beinhalten, wobei die Zusätze nicht immer ausgeführt sind. Der Ausgangspunkt für seine rechtsphilosophischen Vorlesungen war halt der, wie hat der Leitspruch erst wieder dem Hass auf das Gesetz. Es geht also mehr oder weniger darum, den Staat irgendwie da zu rechtfertigen und den als gut anzusehen und zu erkennen. So soll denn diese Abhandlung, insofern sie die Staatswissenschaft enthält, nichts anderes sein als der Versuch, den Staat als ein in sich Vernünftiges zu begreifen und darzustellen. Als philosophische Schrift muss sie am entferntesten davon sein, einen Staat, wie er sein soll, konstruieren zu sollen. Die Belehrung, die in ihr liegen kann, kann nicht darauf gehen, den Staat zu belehren, wie er sein soll, sondern vielmehr, wie er ist, das sittliche Universum erkannt werden soll. Das, was ist, zu begreifen, ist die Aufgabe der Philosophie, denn das, was ist die Vernunft. Also, ich denke mal, viel deutlicher geht es dann nicht mehr. Das ist also mehr oder weniger auch pointiert das, was wir eh schon einige Male festgestellt haben, also dass so diese normative Bestimmungen oder so Sollensbestimmungen dem Hegel eigentlich da völlig fremd ist. Also das mit dem will er irgendwie nichts zu schaffen haben und zu tun. Ja. Da in dieser Beziehung war er eigentlich schonungslos, also da auch irgendwie so der einzelne Wille, das werden wir auch da nur sehen, ist eigentlich dazu da gewesen, eine getreue Erfüllung dieser Pflicht zu sein. Und die Freiheit wird halt irgendwie dann definiert als ein Erkennen der Notwendigkeit. Also schon eigentlich als ein Erkennen, nicht wie der Engels nur meint, als eine Einsicht. Man soll wissen, was ist und man soll dafür sein. Also so könnte man das irgendwie zusammenfassen. Und der beste aller Staaten, der preußische, verdient es da irgendwie halt in dieser Abhandlung gehuldigt zu werden. Und gehuldigt zu werden natürlich auf einem sehr abstrakten Niveau, denn er lässt sich also nie wo herunter, da konkrete Personen oder was zu nennen oder auch irgendwie nur den Fürsten oder das Ministerium oder Hohenzollern oder was zu loben. Das tut er nicht, aber es geht ihm wirklich schon auch um die Form, die da sein soll. Dieser Paragraph 4, dieser Willensparagraph, also da wird mehr oder weniger die Freiheit wird bestimmt, die an freien Willen hat, ja. Steht in jedem Staatsbürgerkundebuch irgendwie einmal ähnlich. Interessant wird es dann natürlich nur so, wie er halt diesen Willen dort definiert und wie er ihn entwickelt. Also diesbezüglich ist durchaus interessant, den Gesamtparagraphen zu lesen. Also ich meine, der Hauptparagraph heißt einmal, der Boden des Rechts ist überhaupt das Geistige und seine nähere Stelle und Ausgangspunkt der Wille, welcher frei ist, sodass die Freiheit seine Substanz und Bestimmung ausmacht und das Rechtssystem, das Reich der verwirklichten Freiheit, die Welt des Geistes und aus ihm hervorgebracht als eine zweite Natur ist. Also da ist eigentlich alles ganz dicht drinnen. Das Geistige ist der Wille, ist gleich das Recht oder das Rechtssystem ist gleich die zweite Natur. Ich würde sagen, relativ konzentriert ausgedrückt, um was ihm geht. Und die Freiheit ist nämlich ebenso eine Grundbestimmung des Willens, wie die Schwere eine Grundbestimmung des Körpers ist. Also das heißt, die Freiheit ist eigentlich dieser zweiten Natur, ist ihr angehörig. Und dass dieser Freiheit sich nur also durch einen Willen ausdrücken lässt und dass also der Mensch sich dann unterscheidet vom Tier durch das Denken. Und dann schreibt er also auch, der Unterschied zwischen Denken und Willen ist nur der zwischen dem theoretischen und dem praktischen Willen. Aber es sind nicht etwa zwei Vermögen, sondern der Wille ist eine besondere Weise des Denkens, das Denken als sich übersetzend ins Dasein, als Trieb, sich Dasein zu geben. Interessant wird es aber dann auch in diesem Paragraphen und dann weiter hinten, wo dieser Wille dann ausgeführt wird, nämlich was Wille ist und was freier Wille darstellt. Der scheidet dann etwas weiter hinten diese Freiheit von der Willkür. Also man kann sich überhaupt nicht vorstellen, also die Willkür ist überhaupt das Böse. Willkür ist etwas, was gegen den freien Willen ist. Weil das heißt, sich dem freien Willen eigentlich zu widersetzen und ihn irgendwie zu zertrümmern. Aber vielleicht nur ganz kurz, im Paragraph 7 etwas schreibt er mal, und das ist dann einen Satz, den möchte ich irgendwie erklären. Die Freiheit, also die Freiheit des freien Willens, ja, liegt also weder in der Unbestimmtheit noch in der Bestimmtheit, sondern sie ist beides. Und ich würde das irgendwie so interpretieren, nach aller meiner Hegel-Lektüre, dass Freiheit oder freier Wille, wie er sie sieht, ist die Selbstbestimmung zur Bestimmung. Die Bestimmung ist etwas Äußeres. Und also das heißt, Freiheit ist die Selbstbestimmung zur Bestimmung und es stimmt, was also irgendwie bestimmt ist. Und es geht darum, irgendwie diese Grundidee auch irgendwie zur Grundmotivation zu machen. Und es geht darum, dass sich die Menschen selber darauf abstimmen, sich selbstbestimmt zur Bestimmung bringen. Wobei diese Bestimmung aber eine gesellschaftliche Bestimmung ist, die sie nicht selber bestimmen können. Es geht darum, irgendwie selbstbestimmt der Bestimmung zu folgen, nicht sich der Bestimmung zu ergeben, also sich so schicksalshaft hinzugeben. Das heißt also, sich nicht dem Schicksal ergeben, sondern für das Schicksal zu sein. Selbstbestimmt sich der Bestimmung auszuliefern. Also die Freiheit versteht sich da, denke ich mir, durchaus als Affirmation, aber eben nicht als einen bewusstlosen Vollzug, ja, also in Passivität, sondern als einen bewussten Akt. Und dieser Wille, der schreit dann irgendwie auch nach der Pflicht. Also im Paragraph 13 sagt er dann ganz ausdrücklich, ein Wille, der nichts beschließt, ist kein wirklicher Wille, der Charakterlose kommt nie zum Beschließen. Der Grund des Zauderns kann auch in einer Zärtlichkeit des Gemüts liegen, welches weiß, dass im Bestimmen es sich mit der Endlichkeit einlässt, sich eine Schranke setzt und die Unendlichkeit aufgibt. Es will aber nicht der Totalität entsagen, die es beabsichtigt. Ja, ich meine, er ordnet den freien Willen in seiner Rechtsphilosophie über das Recht als positiven Bezug irgendwie zu dieser staatlichen Vorgabe ein. Ja, also das heißt, der Staat ist auch nichts anderes bei ihm als der zusammengesetzte Wille, aber der Staat ist ja an und für sich schon bestimmt. Also das heißt, mehr oder weniger auch der freie Wille ist a priori schon festgelegt und bestimmt. Ja. Die Freiheit besteht dann darin, den richtigen Vollzug darin zu finden. Und alles, was diesen richtigen Vollzug nicht findet, ist Willkür wider den freien Willen. Also was er da irgendwie formuliert, ist eigentlich schon ein blanker Zynismus irgendwie gegen das obligate Staatsbürgerkunde-Lehrbuch, das unterstellt, wie man da alles irgendwie so in schönster Freiheitlichkeit zugehen würde. Aber vielleicht mache ich gleich diese Staatspassagen, wo der zusammengesetzte Wille sich offenbart. Und das sind der Paragraph 257 und der Paragraph 258 über den Staat. Ja. Da schreibt er, der Staat ist die Wirklichkeit der sittlichen Idee, der sittliche Geist als der offenbare, sich selbst deutliche, substanzielle Wille, der sich denkt und weiß und das, was er weiß und insofern er es weiß, vollführt. An der Sitte hat er seine unmittelbare und an dem Selbstbewusstsein des Einzelnen, dem Wissen und Tätigkeit desselben, seine vermittelte Existenz, sowie dieses durch die Gesinnung in ihm als seinem Wesen, Zweck und Produkt seiner Tätigkeit seine substanzielle Freiheit hat. Also mehr oder weniger der Einzelne ist da wirklich das kleine Staatspartikel, wie soll man sagen, so der seine Funktion irgendwie über den freien Willen und das Recht im Sinne des Staates zu vollziehen hat. Und das sagt er dann auch ganz deutlich noch in dem Paragraph 258, wo er sagt, der Staat ist als die Wirklichkeit des substanziellen Willens, die er in dem zu seiner Allgemeinheit erhobenen besonderen Selbstbewusstsein hat, das an und für sich Vernünftige. Diese substanzielle Einheit ist absoluter, unbewegter Selbstzweck, in welchem die Freiheit zu ihrem höchsten Recht kommt, so wie dieser Endzweck das höchste Recht gegen die Einzelnen hat, deren höchste Pflicht es ist, Mitglieder des Staats zu sein. Im Prinzip geht es darum, dass er den Einzelnen in diesen beiden Paragraphen als die kleine Staatsmaschine vorführt, ja? Deren Aufgabe eigentlich darin besteht, das, was irgendwie ein substanzieller Wille der Gesamtheit ist, als Einzelne mit zu erzeugen. Mit dem Friedrich Engels aus dem Kapitel Moral und Recht, Freiheit und Notwendigkeit aus dem Anti-Thüring. Engels schreibt dann, Hegel war der Erste, der das Verhältnis von Freiheit und Notwendigkeit richtig darstellte. Für ihn ist die Freiheit die Einsicht in die Notwendigkeit. Und dann Zitat von Hegel, blind ist die Notwendigkeit nur insofern dieselbe nicht begriffen wird. Und nicht in der geträumten Unabhängigkeit von den Naturgesetzen liegt die Freiheit, sondern in der Erkenntnis dieser Gesetze und in der damit gegebenen Möglichkeit, sie planmäßig zu bestimmten Zwecken wirken zu lassen. Es gilt dies mit Beziehung sowohl auf die Gesetze der äußeren Natur wie auf diejenigen, welche das körperliche und geistige Dasein des Menschen selbst regeln. Zwei Klassen von Gesetzen, die wir höchstens in der Vorstellung, nicht aber in der Wirklichkeit voneinander trennen können. Freiheit des Willens heißt daher nichts anderes als die Fähigkeit, mit Sachkenntnis entscheiden zu können. Je freier also das Urteil eines Menschen in Beziehung auf einen bestimmten Fragepunkt ist, mit desto größerer Notwendigkeit wird der Inhalt dieses Urteils bestimmt sein, während die auf Unkenntnis beruhende Unsicherheit, die zwischen vielen verschiedenen und widersprechenden Entscheidungsmöglichkeiten scheinbar willkürlich wählt, eben dadurch ihre Unfreiheit beweist, ihr Beherrschtsein von dem Gegenstande, den sie gerade beherrschen sollte. Freiheit besteht also in der auf Erkenntnis der Naturnotwendigkeiten gegründeten Herrschaft über uns selbst und über die äußere Natur. Sie ist damit notwendig, ein Produkt der geschichtlichen Entwicklung. Ja, also das würde ich sagen, das ist halt so mehr oder weniger die Wiedergabe von den Paragraphen, den wir da jetzt irgendwie gelesen haben. Und man kann gar nicht sagen, dass es eigentlich eine falsche Wiedergabe ist, es ist irgendwie so eine richtige Wiedergabe. Und der Punkt, denke ich mir, ist weniger, dass er da den Hegel richtig wiedergibt, sondern dass er das eins zu eins übernimmt. Also der stellt da nichts irgendwie vom Kopf auf die Füße, sondern der, also wenn man schon bei dieser Formulierung bleibt, der lässt einen auf den Kopf stehen und steht selbst Kopf. Mehr oder weniger wird Freiheit da gesehen als das Handeln nach der Notwendigkeit, die uns irgendwie vorgegeben ist und dass es halt notwendig ist, diese zu begreifen, aber nicht eigentlich die, was man sich doch irgendwie so gemeinhin unter Sozialismus oder Kommunismus vorstellen sollte, die Notwendigkeiten irgendwie aufzuheben oder abzuschaffen, sondern diesen zu entsprechen, also die Formulierungen wie Einsicht, und so gehen eindeutig irgendwie in diese Richtung. Und ich denke mal, es ist eigentlich relativ wenig da herumzudeuteln. Das ist irgendwie Hegel pur. Und natürlich dann auch Arbeiterbewegung pur. Und sind wir dann wieder so auf dem Punkt, so mit uns zieht die neue Zeit. Der Unterschied mag nur darin bestehen, dass wir halt andere Notwendigkeiten erkennen. Aber selbst den Unterschied, glaube ich, könnte man oder sollte man als relativ gering veranschlagen. Und der Engels sagt, denke ich, so interpretiere ich ihn da, dass es halt die Menschen daran gehen sollten oder dass halt Sozialismus bedeutet, planmäßig diesen bestimmten Zwecken, weiß ich, solidarisch zu folgen oder sie halt auch gemeinsam zu beschließen oder so, ja. Aber den grundsätzlichen Unterschied zu Staatspassagen, wie sie da vorher angesprochen worden sind, den sehe ich irgendwie nicht. Es ist halt vielleicht sogar noch um eine Spur etwas derber als dem Hegel seine eigenen Paragraphen und seinen Zusatz. Ja. Das Grundproblem sehe ich eigentlich darin, dass er weniger, dass er der Analyse folgt, sondern dass er eigentlich auch die ontologische Absicht des Hegels teilt. Also so diesen Freiheitsbegriff absolut nicht historisiert, sondern völlig enthistorisiert darstellt und, wie soll man sagen, die Möglichkeit jeder kritischen Wendung, selbst dieser Passage, eigentlich auslässt. Ja, für mich war in den 147er, der ist wirklich ein sehr klassischer Paragraph irgendwie beim Hegel, wo es für mich interessant wird, ist, wo dann noch im Grundparagraph steht, unten, wenn alle Bedingungen vorhanden sind, muss die Sache wirklich werden und die Sache ist selbst eine der Bedingungen, denn sie ist zunächst als inneres Selbst nur ein vorausgesetztes. Die entwickelte Wirklichkeit als der in eins fallende Wechsel des Inneren und Äußeren, der Wechsel ihrer entgegengesetzten Bewegungen, die zu einer Bewegung vereint sind, ist die Notwendigkeit. Und dann hat es die Notwendigkeit, ist zwar richtig als Einheit der Möglichkeit und Wirklichkeit definiert worden. Mein Grundeinwand besteht darin, nämlich irgendwie auch, dass man dieses Verhältnis von Notwendigkeit und Möglichkeit auch beim Hegel dann nur als hierarchisches irgendwie interpretieren kann. Es ist die Frage zu stellen, ob diese Wirklichkeit, in dieser Wirklichkeit nicht die Notwendigkeit überhaupt die Möglichkeit beherrscht und die Möglichkeit eigentlich nur als Subordination der Wirklichkeit in Erscheinung tritt. Und die Notwendigkeit mit dem anzustrebenden Resultat oder mit dem Resultat verknüpft ist und die Möglichkeit eigentlich nur als eine Variante der Verwirklichung dieser Notwendigkeit gegeben ist. Das heißt, dass die Frage zu stellen ist, ob dieses Mögliche überhaupt emanzipatorisch gedeutet werden kann, meiner Ansicht nach kaum, denn es fungiert da drinnen ja eigentlich nur als Realisierung der Notwendigkeit hin zur Wirklichkeit. Ja, ob man nicht vielleicht sogar sagen kann, dass diese Möglichkeit nichts anderes ist als der durchgesetzte Zwang des Notwendigen. Also ich sehe da eigentlich wenig Momente oder eigentlich kaum einen Spielraum, auch das emanzipatorisch zu deuten. Insofern hat der Engels das schon richtig gedeutet. Aber Notwendigkeit heißt doch irgendwie, dass die Menschen in diesem System Diener der Vermittlung sind und nicht Schöpfer. Ich schaffe es dann eh irgendwie, dann das nun deutlicher auszudrücken. Indem wir das, was geschieht, als notwendig betrachten, so scheint dies auf den ersten Blick ein vollkommen unfreies Verhältnis zu sein. Die Alten fassten bekanntlich die Notwendigkeit als Schicksal auf und der moderne Standpunkt ist dagegen der des Trostes. Das Schicksal dagegen ist trostlos. Betrachten wir nunmehr die Gesinnung der Alten in Beziehung auf das Schicksal näher, so gewährt uns dieselbe gleichwohl keineswegs die Anschauung der Unfreiheit, sondern vielmehr die der Freiheit. Dies liegt darin, dass die Unfreiheit im Festhalten am Gegensatz begründet ist, dergestalt, dass wir das, was ist und was geschieht, als im Widerspruch stehend betrachten mit dem, was sein und geschehen soll. In der Gesinnung der Alten hat dagegen dies gelegen, weil solches ist, so ist es und wie es ist, so soll es sein. Was ich jetzt noch raus wollte, und das ist natürlich schon sehr, sehr befremdend, ich meine, dass halt, vor allem auch, wenn man sich denkt, dass da wie der Engels dann diese Passage genommen hat und nichts Kritisches dazu geschrieben hat. Es gibt dann nämlich im letzten Absatz, nämlich meiner Ansicht nach, also ich meine, es mag ähnliche Passagen geben beim Hegel, aber das ist wirklich eine kategorische Absage an jede Art von Kritik, die entstehen könnte oder die sich als solche versucht, wo dann steht, also so Sätze wie: Die entgegengesetzte Ansicht ist dann die, dass wir die Schuld von dem, was auf uns fällt, auf andere Menschen, auf die Ungunst der Verhältnisse und dergleichen schieben. Dies ist dann wieder der Standpunkt der Unfreiheit, also ich meine, mehr oder weniger eine völlige Denunzierung von Kritik und zugleich die Quelle der Unzufriedenheit, indem dagegen der Mensch anerkennt, dass, was ihm widerfährt, nur eine Evolution seiner selbst ist und dass er, also das ist dann schon wirklich so Sozialdarwinismus pur, und dass er nur seine eigene Schuld trägt. So verhält er sich als ein Freier und hat in allem, was ihm begegnet, den Glauben, dass ihm kein Unrecht geschieht. Der Mensch, der in Unfrieden mit sich und seinem Glück geschickt lebt, begeht da gerade um der falschen Meinung willen, dass ihm von anderen Unrecht geschehe, viel Verkehrtes und Schiefes. Nun ist zwar in all dem, was uns geschieht, allerdings auch viel Zufälliges. Dieses Zufällige ist indes in der Natürlichkeit des Menschen begründet. Also die Natürlichkeit da wieder als das Böse. Indem der Mensch aber sonst das Bewusstsein seiner Freiheit hat, so wird durch das Missliebige, das ihm begegnet, die Harmonie seiner Seele, der Friede seines Gemüts nicht zerstört. Es ist also die Ansicht von der Notwendigkeit, wodurch die Zufriedenheit und die Unzufriedenheit der Menschen und somit ihr Schicksal selbst bestimmt wird.